I was supposed to be to celebrate my 60th birth in America. Eigentlich war es vorgesehen, dass ich meinen 60. Geburtstag in Amerika feiere. It's something that we have planned for 5 years, me and my best friend. Das haben wir 5 Jahre lang geplant, ich und mein bester Freund aus Österreich. We've been best friend for 30 years. Wir sind schon seit 30 Jahren beste Freunde. And I had my bag packed, ready to go to the airport. Und ich hatte meinen Rucksack bereit, um zum Flughafen zu fahren. The motorcycles were rented. Die Motorräder waren gemietet. Flights were booked. Die Flüge waren gebucht. And my friend went to the airport in Austria. Und mein Freund ist in Österreich zum Flughafen gefahren. And he called me because they did not let him in the airplane. Und hat mich angerufen, weil sie ihn nicht ins Flugzeug gelassen haben. Because Biden signed a decree. Weil Biden einen Erlass unterschrieben hat. Weil Präsident Biden unterzeichnete einen Erlass, no European can enter America. Dass kein Europäer nach Amerika einreisen darf. So he had to go back home. Also musste er zurück nach Hause. To unpack my bag. Und ich musste mein Gepäck auspacken. And I'm here. Und ich bin hier. Can do lives with you. Isn't that wonderful? Ich kann Lives mit euch machen. Ist das nicht wunderbar? See, life is so incredibly good. Siehst du, das Leben ist so unglaublich gut. You know, people said, somebody said to me, Reinhard, are you stressed? Weißt du, die Leute haben gesagt, oder jemand hat zu mir gesagt, Reinhard, bist du nicht gestresst? I said, no. Und ich habe gesagt, nein. And somebody visited me the evening, I had to cancel. Ich hatte an dem Abend, an dem die Reise abgesagt wurde, jemanden zu Besuch. And she came to my house and she said, you know, I will be crying for days. Und sie kam mich besuchen und sagte, weißt du, ich würde tagelang weinen. And you're just happy at home. Und du bist einfach glücklich zu Hause. But you know, I'm going to tell you a little secret. Weißt du, ich werde dir ein kleines Geheimnis verraten. The first thing I did, I just kept saying thank you, Jesus. Das erste, was ich tat, war immer wieder Danke, Jesus, zu sagen. Essa frase, agradecendo Jesus, falando obrigada, Jesus. Because I tell you what, if you ask me, did it hurt? Denn ich sag dir was, wenn du mich fragst, hat's geschmerzt? Oh, sure it hurt. Klar hat's geschmerzt. Oh. In the moment it hurt very much. In dem Moment hat es sehr weh. Como muito. Because 5 years of planning and dreaming and saving up money in one instant destroyed. Denn 5 Jahre planen und träumen und Geld sparen in einem Augenblick zerstört. Ja, in einem Instant tudo foi destruído. But anyhow, so the first thing I had to do, I just kept focusing on Jesus and kept saying thank you, Jesus. Jedenfalls, das erste, was ich tun musste, war, mich auf Jesus zu konzentrieren und immer wieder Danke, Jesus, zu sagen. You know, and when the pain and disappointment tried to really hit my heart. Und als der Schmerz und die Enttäuschung mein Herz wirklich zu treffen versuchten, here's what it did. Habe ich Folgendes getan. Kept repeating. Ich habe immer wieder gesagt, I place no value on anything. Ich lege keinen Wert auf irgendwas, except in its relationship to the kingdom of God. Außer in seiner Beziehung zum Reich Gottes. David Livingstone, the great missionary to Africa, said that. David Livingstone, der große Missionar in Afrika, tat das. One of the greatest missionaries. Na África falou o seguinte. Yeah, David Livingstone was one of the greatest missionaries that ever lived. Yeah, David Livingstone war einer der größten Missionare, der je gelebt hat. And this is what he said. Und das ist was er sagte. I place no value on anything. Ich lege keinen Wert auf irgendwas. Except in its relationship to the kingdom of God. Außer auf seinen Bezug oder in seinen Bezug zum Reich Gottes. So that's what I kept saying. Und das habe ich also immer wieder gesagt. I kept saying, in reality, my bike trip has no value in relation to the kingdom of God. So that's okay. Und ich sagte immer wieder, in Wirklichkeit hat meine Motorradtour keinen Wert in Bezug auf das Reich Gottes. Also ist das okay. If we keep our perspective right, weißt du, wenn wir unsere Perspektive richtig halten, guard our hearts, und unser Herz bewahren, we will always be well. Wird es uns immer gut gehen. Always, always, always. Immer, immer, immer. Learn the lesson quick. Lerne die Lektion schnell. Und rapido. Keep your perspective right. Keep eternity before your eyes. Behalte die richtige Perspektive. Hab die Ewigkeit vor Augen. Frente aos seus olhos. And guard your heart. Und bewahre dein Herz. Okay.